uns verschenkt. Wir sind das Kollektiv. Du bist nie gut genug und du genügst uns nicht. Wir sind auf Beutezug und wir sind ewiglich. Wir sagen, was du denkst, wir handeln regressiv. Du hast uns verschenkt. Wir sind das Kollektiv. System will shut down. Moral.